Die Heimatbesuchergruppen der Studenten der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter der Leitung jeweils von Jo Woo-ho und Kim Yang-sung legten am 22. Juli an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae Blumenstrauße nieder und verneigten sich davor.